1. Im Wirten Jahr der Herrschaft Jojakims, des Sohns Josias, erhielt Jeremiah ein Botschaft für das gesamte Volk Juda, dies entsprach dem ersten Regierungsjahr des babylonischen Königs Nebukadrezar. 2. Dies Botschaft verkündete der Prophet Jeremiah öffentlich vor der gesamten Bevölkerung Judas und allen Einwohnern Jerusalems. 3. Seit dem 13. Jahr des Königs Josiahab ich nun 23 Jahr lang unermüdlich das Wort des Herrn in Uk weitergegeben, doch hat konsequent die Aufmerksamkeit verweigert. 4. Obwohl der Herr immer wieder sein Diener, die Propheten, zu Uk gesandt hat, hat weder zu Chort noch die Bereitschaft gesät, auf ihr Warnungen einzugehen. 5. Die Botschaft lautet stets, Kurtum von Juren Bosen Wegen und Juren Fulschen Taten, damit er dauerhaft in dem Land bleiben konnte, das der Herr Uk und Juren Vorfahren für all Seiten gegeben hat. 6. Ermahnt Uk, keinen Fremden Gotten zu folgen, ihnen nicht zu dienen und Uk nicht vor ihnen niederzuwerfen, den Herrn nicht durch ihr Handeln zu ersinnen und Unheil herauf zu beschworen. 7. Denn ich hatte nicht auf mich gehort, sondern mich durch ihr selbstgemachten Götzen provoziert, was letztlich nur zu ihrem eigenen Verderben führte. 8. Deshalb erklärt der Herr der Heerscharen, weil meinen Worten keinen Gehorsam geschenkt hat, wird ich nun handeln. 9. Ich werde el Volke des Norden soe meinen Diener Nebukadrezar, den König von Babel, herberufen, damit sie über dieses Land, sein Bewohner und Elbenachbarten Nationen herein brechen. 10. Ich werde jeglich Freude und jeden Jubel aus ihrer mit tilgen, so dass weder das Lachen von Brotpaaren noch das Geräusch der Mühlen oder das Licht der Lampen mehr wahrnehmen sein wird. 11. Das gesamte Land wird in ein trostlos Einod verwandelt werden, und dies Volke werden dem König von Babel für einen Zeitraum von 70 Jahren dienen müssen. 12. Nach Ablauf dieser 70 Jahre wird ich jedoch den König von Babel und sein Volk für ihre Missetaten bestrafen und das Land der Kaldäer für immer verwüsten. 13. Ich werden jenem Land el Drohungen warmaken, die ich ausgesprochen haben die in diesem Buch als Prophezeiungen Jeremias gegen die Volke niedergeschrieben sind. 14. Den Orch sie werden Machtigen Nationen und Großen Königen dienen müssen, da ich ihnen ihre Taten und Rücksichtsloses Verhalten vergelten wird. 15. Der Herr, der Gott Israels, befahl mir, nimm diesen Beschevol mit dem Wein meines Zorns aus meiner Hand und lass el Volke daraus trinken, zu denen ich dich sende. 16. Sie sollen daraus trinken, bis sie turmeln und den Verstand verlieren, angesichts des Kriegs, den ich unter sie bringen wird. 17. Daraufhin nahm ich den Becher aus der Hand des Herrn und ließ el Nationen trinken, zu denen mich gesandt hat. 18. Zuist betraf dies Jerusalem und die Stadt Judas samt ihren Königen und bin 10, sie zu einem Bild des Schreckens, des Spots und des Fluches zu machen, y es hüt sichtbar ist. 19. Ebenso muss der Pharao, der König von Ägypten, mit seinem Hofstaat, seinen Fürsten und seinem gesamten Volk daraus trinken. 20. Es folgten el vermischten Volkegruppen, die Könige des Lands usi soe die Herrscher der Philisterstadt Ashkelon, Gaza, Ekron und der Rest von Ashdod. 21. Auch Edom, Moben die Ammoniter blieben nicht verschont. 22. Ebenso tranken el Könige von Tyrus und Sidon soe die Herrscher der Küstengebiet jenseits des Meers aus dem Becher. 23. Dazu kamen de Dan, Thema, Bus und Alstam, die sich das Haaren den Schlafen stutzen. 24. Ferner betraf es el Könige Arabians und die Herrscher der Verschieden in Stam, die in der Wüste leben. 25. Auch die Könige von Simri, Elam und Median werden zur Rechenschaft gezogen. 26. Schließlich mussten el Könige des Nordens, Ubna oder Fern, und el Königreichster oder Trinken, zuletzt word auch der König von Babel selbst und der Rehe sein. 27. Du sollst ihnen sagen, so sprich der Herr der Heerscharen, der Gott Israels, trinkt, bis er betrunken seid und uk übergebt, bis er stürzt und nicht mehr aufst hen kont vor dem Schwert, das ich sende. 28. Falls Sie sich weigern sollten, den Becher aus deiner Hand zu nehmen, sollst du ihnen unmissverständlich klarmaken, dass Sie auf Befehl des Herrn der Herrscheren trinken müssen. 29. Wenn Ich schon in der Stadt, die meinen Namen trägt, mit dem Unheil beginn, glaubte wirklich, werdet angestraft davon kommen. Werdet nicht verschont, denn Ich ruf den Krieg gegen Albewohner der Ode herbei. 30. Verkündig ihnen dies Worten sage, der Herr brüllt aus der Ho und las sein Stimm aus seiner heiligen Wohnung erschallen, wie Keltertreter ruft laut gegen Albewohner der Welt. 31. Der Lahm drink bis und das in der Ode, denn der Herr führt einen Rechtsstreit mit den Nationen und holt Gericht über Allmenschen, wobei die Gottlosen dem Schwert ausliefert. 32. Der Herr der Herrscheren kundigten, dass sich das Unheil von einem Volksam nachsten ausbreiten Word, wie ein gewaltigestem, der von den äußersten Enden der Ode aufsieht. 33. An jenem Tag werden die vom Herrn getoteten überall auf der Ode liegen, niemand Word Sie trauen, Sie sammeln oder begraben, so dass Sie wie Dunge auf dem Feld verwiesen. 34. Jammerton schreit, Anführer, und Wallstuke im Storb, Machtigen des Volks, denn die Zeit ihrer Schlachtung und Zerstreuung ist gekommen, werdet wie Kospers Geschirr zerbrechen. 35. Es wird für die Hirten kein Zuflucht mehr geben und für die Machtigen des Volks kein Möglichkeit zerflutscht. 36. Man hort bereits das Geschrei der Hirten und das Klagen der Machtigen, weil der Herr ihr Weidplatz verwüstet hat. 37. Die friedlichen Auen sind vernichtet worden, die der Gluhenzorn des Herrn über Sie hereingebrochen ist. 38. Wie ein Lo hat sein Versteck verlassen, Land ist durch das historische Schwerten seinen Grimmigen Zorn zu einer Wust geworden.